لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter den Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir haben heute den 88. Fajr-Unterricht und wir sind beim 20. Hadith. An Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qal qultu ya Rasulallah qulli fil islami qawlan la as'aluhu aw la as'alu anhu ahadan ghayrak qal qul amantu billahi thumma istaqim rawahu Muslim. Also, von Sufyan ibn Abdullah radiallahu anhu, er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, sag mir im Islam eine Aussage, wonach ich keinen nach dir frage. Er sagte, sprich, ich glaube an Allah und dann bleib gerade, überliefert der Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und vielleicht ist derjenige, der gesagt hat, dass das, was mit von Istiqama, die Gradlinigkeit auf den Tawhid, dass das, yani, ist thumma istaqamu, dass das so bedeutet, ja, dass die Gradlinigkeit auf den Tawhid ist, der hat wahrscheinlich den vollkommenen Tawhid gemeint, der dann vor Feuer komplett schützt. Okay? Yani, der, wenn jemand das hat, dann schützt er ihn vor Feuer. Komplett. Und das ist die Erfüllung von der Bedeutung von La ilaha illallah. Denn der Ilah, der Gott, ist derjenige, der Anbetungswürdige, der angebetet wird, den die Ibadah gebührt wird und den gehorcht wird. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von Ilah, von Gott. Er wird gedient, angebetet, mit den Ritualen und so weiter und so fort, alles was Ibadah ist. Ja? Und er wird auch den Volkmann und Gehorchmann. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von Ilah. Und das ist das, was die meisten Menschen heute vernachlässigt haben, beziehungsweise nicht wissen. Sie glauben an Ilah ist nur etwas, was du im Herzen respektierst oder hochschätzt. Oder sie glauben, die Ibadah sind nur einige Sachen, die du in bestimmten Zeiten machst, am Wochenende, am Samstag, Sonntag, Freitag, wo auch immer, und fertig ist die Geschichte. Und darin irrten die Christen und die Juden vor ihnen und viele der sogenannten Muslime heute. Denn Al-Ibadah, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, ist اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Das heißt, es ist ein umfassender Begriff für alles, was Allah liebt und ihm wohlgefällt, von den Aussagen und Taten, die innerlichen und äußerlichen. So fällt für sehr vieles unter dem Begriff Ibadah. Und deswegen, als bestimmte Leute nicht verstanden haben und nicht begriffen haben, dass Dua und Erbitten von etwas, ja, oder Suche von Zuflucht oder Suche um Fürsprache und so weiter unter Ibadah fällt, als sie das darin irrten, ja, haben sie Schirk der Gräber gemacht. Und dass andere Leute heutzutage zum Beispiel nicht verstanden haben, dass die Gesetzgebung Allahs Recht ist und dass die Gebührung der Gesetzgebung, ja, und die Herrschaft und so weiter und urteilen und richten eine Ibadah ist, irrten sie in den Schirk, die anderen irrten in den Schirk der Qubur, der Gräber, und diese irrten in den Schirk der Qusur, der Paläste. Okay? Und beide sind in die Irre gegangen. Denn ein Gott ist derjenige, den gehorcht und gefolgt wird in erster Linie. So, dass gegenüber ihm nicht gesündigt wird und ihm nicht wieder gesetzt wird, aus Furcht, Respekt oder Hochschätzung, und Liebe und Hoffnung. Und wir wissen ja, dass das die wichtigsten Eigenschaften der Ibadah sind. Al-Khawfu, Al-Hubbu, Al-Khawfu, Al-Raja. Yad'una Rabbahum, Khawfan wa Tam'a. Sie rufen ihren Herrn aus was? Aus Angst, aus Furcht und Hoffnung. Und Allah Azza wa Jalla sagt in einem anderen Vers, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ. Sprich, ja Muhammad, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann liebt euch Allah subhanahu wa ta'ala. Und darin ist eine Antwort auf manche, die behaupten, dass man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht folgen muss oder nicht, dass es eigentlich egal ist, die sogenannten Qur'aniyun. Die sagen, wir haben den Koran, brauchen die Sunna nicht. Wonach willst du die Sunna, wonach willst du den Koran interpretieren? Nach deinem eigenen kranken Verstand? Allah Azza wa Jal hat Rasulahu bil Huda wa Din al Haq geschickt. Mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit. Wenn es so wäre, dass man nur den Koran folgen muss, dann hätte uns Allah Azza wa Jal den Koran hinabgesandet. Und es wäre nicht nötig, einen Propheten und einen Gesandten zu uns zu schicken. Aber er schickte uns einen Propheten und einen Gesandten, damit er diese Botschaft verkündet. Damit er diese Botschaft erklärt. Damit er diese Botschaft aufzeigt. Und deswegen sind die wichtigsten Eigenschaften der Ibadah die Liebe, die Furcht und die Hoffnung. Und die Gruppen, alle Gruppen, die in Tawhid irrten, irrten in diesen Sachen. Zum Beispiel hast du durch Sufia, die sagen, wir beten Allah Azza wa Jal und dienen Allah nur aus Liebe, nicht aus Angst. Ja? Und die Haruriya, die Khawarij, so viel Angst vor Allah, so dass sie die Hoffnung ausgeschlossen haben. Und Ahlus Sunnati wal Jama'a sind ein Mittelweg zwischen die und die. Ja? Die Murji'a zum Beispiel haben nur Hoffnung. Ja, der bete, mach nichts, es wird schon gut gehen. Ja? Beschimpfe den Propheten sallallahu alaihi wasallam, kein Problem. Sei ein Tagut, egal, bete mal Janaze für ihn. Ja? So dass sie die größten Kuffar und die Imame des Kuffers, wie Atatürk, ja, und Hosni Mubarak und Bin Ali und, ja, in den Islam reingebracht haben. Und Wallahi, ich habe einen von denen gesehen, der ist gekommen und diskutierte mit einem Bruder. Er sagt, warum sagt Abu Usama über Merkel, dass sie ein Tagut ist? Yani, was willst du noch mehr? Der Bruder kommt zu mir und sagt mir, yani, er sagt mir, ich war so baff, ich war so yani, erschrocken von der Frage, dass ich einfach nicht mehr antworten konnte. Was soll ich auf so einen antworten? Ich habe ihm gesagt, geh zu ihm und sage ihm, lerne den Tawhid, bevor du zum Diener des Tawhids wirst, wenn du es noch nicht bist. Ja? Wenn man nicht einmal versteht, was ein Tawhid ist, wenn man nicht mal, yani, manche von denen gibt es auch yani, in vielen arabischen Ländern, darunter Ägypten und so weiter, die kommen zu dir und sagen, warum sagst du über Juden und Christen, dass sie Kuffar sind? Subhanallah. Allah Azza wa Jal sagt, لقد كفر, und sie sagen, warum sagst du Kuffar? Und das ist das Irren in der Ibadah, dass man nicht verstanden hat, was Ibadah ist, dass man nicht verstanden hat, was Tawhid ist, dass man nicht verstanden hat, was Al-Wala wal-Bara ist. Wallahi, dass man nicht einmal verstanden hat, was La ilaha illallah ist. Die einfachste Bedeutung von La ilaha illallah, so wie Imam Juwaini, rahimallah, glaube ich, sagte, ja, ich wünsche, dass ich so sterbe auf die Aqida von die einfachsten Leute und die alten Leute von Naysabur. Ja? Diese allgemeine Aqida, die allgemeinen Menschen tragen, Wallahi, die haben sie nicht einmal. Und ich hatte eine Sache, subhanallah, sehr gefreut. Damals, als in Ägypten die Revolution war, ich war damals in der Schule von Yusuf alayhi salam. Und ich sehe so, da ist ein Mann, ein einfachster Mann. Ein einfachster Mann, yani du siehst, wenn er, ich denke sogar, der kann nicht einmal lesen und schreiben. Und der sagt zu Mubarak, Irhal ya Kafir, verschwinde du Kafir. Ja, und der Reporter fragt ihm so, warum sagst du Kafir? Er sagt, wenn dieser kein Kafir ist, dann gibt es kein Kafir auf der Welt. Der hat es verstanden. Obwohl er wahrscheinlich noch nie von Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi gehört hat. Und wenn du ihm sagst, Abu Muhammad al-Maqdisi, sagt er dir, in welcher Zeit lebt er wahrscheinlich. Ja, nee, er weiß gar nichts. Aber das hat er verstanden. Warum? Weil das einfach die Fitra ist. Er hat gesagt, wenn dieser kein Kafir ist, dann wallahi gibt es kein Kafir auf der Welt. Okay? So, der Gott ist derjenige, denn der angebetet wird, der gedient wird, den der Ibadah gebührt wird und den gehorcht wird, den nicht gegenüber ihnen nicht gesündigt wird oder nicht widersetzt wird, aus Furcht, Hochschätzung, Respekt, Liebe, Hoffnung, Vertrauen und Dua. Okay, bei all dem. Und alle Sünden, passt auf, alle Sünden bemängeln diesen Tauhid. Und darin ist eine Antwort auf diejenigen, die sagen, wer keinen Tauhid hat, den Tauhid, den er versteht. Ja? Den Tauhid, den er versteht. Ja, nicht so, dass er dir so aufzählen kann, auswendig, was er so aufzählen kann. Ja? Dass er dir Schurut von La ilaha illallah so aufzählen soll, wie Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh sie aufgezählt hat. Ja, nicht so 7 oder 10, manche Gelehrten sagten 7, manche Gelehrten sagten 10. Je nachdem, welcher Gelehrte er folgt, so musst du es ihm aufzählen, sonst bist du ein Kafir. Ja? Nein, alle Sünden, ja? Und dann, wenn du mit ihm diskutierst, sagt er dir, ja? Was? Ja, aber das widerspricht dem Tauhid. Die einfachste Sünde widerspricht dem Tauhid. Aber es kommt darauf an, was für ein Tauhid hier widersprochen wird. Ist das Tauhid der vollkommene Tauhid oder al-Iman al-Wajib, al-Iman al-Mustahab oder Kamal al-Iman? Ist es der verpflichtende Iman, der hier widersprochen wird? Oder der verpflichtende Iman, der Grundsatz des Imans, der verpflichtende Iman oder die Vollkommenheit des Imans, die hier widersprochen wird? Je nachdem. Weil es ist, Ibn Rajab sagt, es widerspricht oder es bemängelt den Tauhid, weil sie eine Antwort auf den Hawa und Shaitan ist. Oder auf den Rufer des Hawa, der Neigung, und das ist der Shaitan. Okay? Im Endeffekt, warum widerspricht das oder bemängelt das den Tauhid? Weil du hier jemanden folgst und das ist der Shaitan. Okay? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Siehst du nicht zu denjenigen, der seine Neigung zum Gott genommen hat? Ha? Surat al-Jathiyah, Vers Nummer 23. Al-Hassan und andere sagten, das ist derjenige, der nichts zu nichts neigt, außer dass er es macht. Immer wenn er eine Neigung hat, macht er sie sofort. Und das ist, und dies widerspricht die Geradlinigkeit, gerade bleiben auf den Tauhid. Dies widerspricht dem. Okay? Und Allah sagt im anderen Vers, Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaitan. Alla ta'budu shaitan. Habe ich euch nicht von euch den Versprechen genommen, o Söhne Adams, dass ihr den Shaitan nicht anbetet? Ha? So, sagen die Gelehrten, jeder, der sündigt, oder yani jeder, der sündigt, kann man sprachlich über ihm sagen, dass er was? Aber der Shaitan ist. Okay? Aber ist er automatisch Kafir? Darin irrten die Khawarij. Ja? Sagen, jeder, der sündigt, hat Hukm bighayri ma anzal Allah gemacht, urteilt mit etwas anderem als das, was Allah hinabgesandt hat, und jeder, der das macht, ist ein Kafir. Ausfertig. So haben sie einfache Sünden, die unter Kufr sind, zu was? Zu Kufr gemacht. Und darin ist auch eine Antwort auf diejenigen, die uns bezichtigen heute, dass wir Khawarij sein. Wir fragen sie, wenn wir Khawarij sind, setzt ihr Ali und seine Gefährten? Oder wenn wir Khawarij sind, ist Hosni Mubarak und Abd al-Shaytan und die ganzen Karazais, sind sie Ali und seine Gefährten? Sind ihre Sünden unter dem Kuffer? Was aber betrifft nach der Überlieferung von denen, der überliefert hat, sprich, ich glaube an Allah, so ist die Bedeutung noch eindeutiger, weil der Iman fällt unter was? Unter die Taten. Oder unter den Iman, Entschuldige, unter den Iman fallen auch die guten Taten bei den Salaf und wer ihnen folgt von Ahlul Hadith. Okay? Allah Azza wa Jalla sagt, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Surat Hud 112. Allah Azza wa Jalla sagt, bleib gerade, so wie dir befohlen wird und wer mit dir bereut hat. Und übertretet nicht, denn Allah, yani wahrlich sieht er, was ihr tut. So hat er ihm befohlen, dass er gerade bleibt, er und diejenigen, die mit ihm bereut haben. Und dass sie nicht übertreten, das übertreten, was ihnen befohlen wurde. Und das ist At-Tughyan. Übertretung ist At-Tughyan. Und er verkündete Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihre Taten sieht. Okay? Yani, sie Einsicht darüber hat. So sagt der Erhabene subhanahu wa ta'ala, فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. So, zu dies rufe und bleib gerade darauf, so wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen. Surat al-Shura, Vers Nummer 15. Qatada sagte, er befahl Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gerade bleibt auf Allahs Befehl. Und der Thawri sagte, ala al-Quran, dass er gerade bleibt auf den Koran. Und Al-Hassan, von Al-Hassan wurde überliefert, dass er sagte, als diese Ayah hinabgesandet wurde, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ärmel hochgekrempelt. So wurde er nachher kaum lachend oder lächelnd gesehen. Überliefert bei Ibn Abi Hatim und Al-Qashiri und andere, und von anderen wurde überliefert, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat im Traum. So sagte er ihm, ja Rasulallah. Er sagte, Shayyabatni Hudun wa Akhawatuha. Hud und ihre Schwestern, die Suren, yani, haben meine Haare grau gemacht, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, was hat dich genau davon grau gemacht? Er sagte, seine Aussage, bleib gerade, wie dir befohlen wurde. Subhanallah. Und Allah Azza wa Jalla sagt, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Surat Fussilat, Vers Nummer 6. Sprich, ich bin nur ein Mensch, wie ihr. Es wird mir offenbart, dass euer Herr oder euer Gott nur ein einziger ist. So bleibt gerade zu ihm und bittet ihm um Vergebung. Und hier in dieser Verse alle seht ihr immer, dass Allah Azza wa Jal den Iman mit den Taten verbunden hat. So in den ersten Vers und den ersten Vers sagt Allah, bleib gerade, wie dir befohlen wurde, und diejenigen, die mit dir bereut haben, und übertretet nicht, denn er sieht, was ihr glaubt, nein, was ihr tut. Okay? Und den anderen Vers sagt, und folge nicht ihren Neigungen. Okay? So. Glaube und folge nicht. Hier. Glaub und Herz oder Tat. Herzen und Tat. Okay? Und hier auch in den anderen Versen. Und Allah Azza wa Jal hat es befohlen. Und darin ist eine Antwort auf diesen Irregeleiteten von Berlin, den zweiten Irregeleiteten, der Lügner, der über Sheikh Abdurrahman al-Barak gelogen hat, der gesagt hat, dass man Allah Azza wa Jal uns nicht befohlen hat, dass wir seine Scharia etablieren auf der Welt und dass wir Allahs Gesetze, das ist nicht unsere Sache, und kommt mit dem Vers, und sagt, Allah Azzawajal sagt, la ikraha fi din. Ich sage ihm zwei Sachen, ja jahil. Erstens einmal, es gibt Mufassirun, die sagen, dieser Vers ist aufgehoben. Erstens einmal, la ikraha fi din, kein Zwang im Glauben. Dieser Vers, auch wenn die Bedeutung richtig wisst, aber es gibt Mufassirun, die sagen, dieser Vers ist aufgehoben. Und wenn die Möglichkeit besteht, wie in Usul al-Fiqh, und sage ihm, ja jahil, nimm dir ein Usul al-Fiqh Buch und lies nach. Ja? Wenn die Möglichkeit besteht, bei einer Sache, yani, dass es nicht so ist, ja? Dann ist die Argumentation mit das nicht gültig. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. Deshalb sage ich ihm zu diesem Jahil und Lügner. Und die zweite Sache, Allah Azza wa Jalla sagt in Koran, so wie Ibn Rajab hier, rahimahullah, sagt, Allah Azza wa Jalla befahl, den Dien zu etablieren, allgemein. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Er hat euch Gesetz gegeben von den Dien, was er, Nuh, und was wir dir offenbart haben, nahegelegt hat. Und was wir, Ibrahim und Musa und Isa, nahegelegt haben, was hat Allah all diesen Propheten nahegelegt? Etabliert den Dien und zerstreut euch nicht darin. Okay? Das ist einmal ein erster Vers. Das allgemein, Allah Azza wa Jal befahl, etabliert den Dien. Ist der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina gegangen und hat gesagt, Juden, Mushrikin, macht was ihr wollt. Denn kein Zwang im Glauben, خلاص, dann brauchen wir auch kein Hadd des Sinne, keine Strafe für Sinne, kein Zwang im Glauben. Dann brauchen wir auch keine Strafe für Alkohol. Kein Zwang im Glauben. Warum schneiden wir auch den Dieb die Hand ab? Kein Zwang im Glauben. Weißt du was? Jede Frau kann sie machen, was sie will. Jeder Mann kann machen, was er will. Jeder soll den Propheten beleidigen, wie er will. Kein Zwang im Glauben. Und weißt du was? Ich gehe einfach zu dir nach Hause und nehme, was ich will. Kein Zwang im Glauben. Wie willst du mich bestrafen? Nach was? Nach meinem Gesetz darf ich das. So erfindet sich jeder ein Gesetz und macht, was er will. Und das ist eine Tür. Diese Ketzer machen eine Tür auf, um Allahs Religion von Grund aus zu zerstören. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Und in anderen Versen, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Und bekämpft sie, damit es keine Fitna gibt und die Religion allesamt Allah gebührt wird. Was sagst du zu diesem Vers? Und schauen wir mal, was Ibn Abbas und die Sahaba über diesen Vers gesagt haben. Was ist die Fitna? Die Fitna ist hier in diesem Vers erklärt. Allah sagt, damit es keine Fitna gibt und die Religion allesamt für Allah gebührt wird. Das heißt, wenn sie nicht allesamt für Allah gebührt wird, ist das was? Ist das Schirk. So wie Ibn Abbas und die Sahaba gesagt haben. Al-Fitna ist das Schirk. So wie Imam Ahmad gesagt hat, Al-Fitna ist Kufr und Schirk. Allah Azza wa Jalla sagt, bekämpft sie, damit es kein Kufr und kein Schirk mehr gibt und die Religion allesamt für Allah gebührt wird. Ja? So, auf der Allahs Erde herrschen Allahs Gesetze. Was du zu Hause machst, was du in deinem Herzen machst, das ist deine Sache. Ja, da zwinge ich dich nicht. Aber was du, wenn du Allahs Grenzen überschreitest auf Allahs Erde, dann gelten für dich auch Allahs Gesetze. Und das ist überall. Aber diese Menschen gebühren das dem Tawarit, dass sie ihre Gesetze, dass man dieser Lügner, dieser Mensch da, dieser Fantasierer, macht Hausverbot für Brüder in seinen Verein, gibt ihnen Hausverbot, und dann redet er von Zwang im Glauben? Was machst du dann mit dem Vers, wo man أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Wer ist ungerechter als derjenige, der daran hindert, dass in Allahs Masajid sein Name gedacht wird? Warum? Kein Zwang im Glauben. Ich komme zu dir und rede in Allahs Haus, was ich will. Aber da nein, da gelten andere Gesetze, da gelten Tawarit-Gesetze. Und draußen, mashallah, so ein so ein Papier mit Vereinsgesetz und wir akzeptieren auf keinen Fall, dass gegen Merkel und so weiter und gegen die deutschen Gesetze geht und so weiter und so fort. Subhanallah. Da. Und er sagt, dass die Muslime dem deutschen Grundgesetz folgen müssen. Und er sagt, deutscher Grundgesetz ist überhaupt kein Kufr darin, es entspricht sogar dem Islam. Ha? So ein Kufr spricht er von sich aus. Und dann? Aber deutscher Grundgesetz muss man folgen. Aber Allah Scharia darf nicht, muss nicht auf die Erde, kein Zwang im Glauben. Was für ein Verstand haben diese Leute? Und auf Arabisch sagt man, wenn der Redner ein Verrückter ist, dann sollte zumindest der Zuhörer ein Verstand haben. Aber die, es ist so, dass die Ratten zueinander aufeinander fallen. Es ist immer so. Ratten ziehen sich gegenseitig an. Außer mit die Allah barmherzig ist. Und ich schimpfe nicht über die Leute. Aber ich sage, Schmutz zieht sich gegenseitig an. Die meisten. Außer die wenigen, die was? Die keine Einsicht haben oder die ja nicht unwissend sind und so weiter. Aber zumindest bei diesen Sachen, wenn man das sieht, dann sollte eigentlich die Alarmglocken leuchten. Okay? Allah Azza wa Jal sagt auch, الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Diejenigen, wenn man ihnen die Macht auf der Erde gewährt, was machen sie? Verrichten das Gebet, entrichten die Zakat, gebeten das Rechte, verbieten das Verwerfliche. Und Allah gehört das Ende aller Dinge. Das ist die Art. Die Khulafa al-Rashidin sind auch nicht gekommen und haben gesagt, okay, braucht man keinen Dschihad, braucht man gar nichts. Kein La ikraha fi din. Wallahi, wenn das so wäre, wären wir wahrscheinlich keine Muslime. Dann hätte uns der Islam niemals erreicht. Dann wäre Konstantinopel nicht erobert worden. Aber Alhamdulillah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete in einem Hadith, dass Konstantinopel und Rom erobert werden. Und er sagte, Konstantinopel wird als erster erobert. Alhamdulillah, die erste Prophezeiung ist geschehen und bi'idhnillah, wir werden keine Ruhe von diesem Weg und von diesem Dschihad haben werden, bis wir uns ausruhen unter die schönen Bäumen von Rom. Bi'idhnillah azza wa jal. Und Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt, und er befahl, das Gebet zu verrichten, Allah azza wa jal, in mehreren Stellen von seinem Buch. Genauso wie er befahl, auf den Tauhid gerade zu bleiben in diesen zwei Versen. Okay? Ich sage, wir hören inshallah hier auf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaikum.